Hörverstehen Teil 2 Beispiel. Liebe Schülerinnen und Schüler, der Bus hält jetzt gleich vor dem Deutschen Museum. Steigt bitte aus und geht zum Eingang. Dort wartet ihr dann alle. Wir treffen uns am Eingang des Museums.